I'll be in Germany. I'm going to Berlin. For this one, Garrett Cook begged me to come to this one. He's like, dude, I need you out here for this fight. Hier sind die MMA Radio UFC News und ihr habt's gehört, Dana White kommt nach Deutschland. In einer Woche ist es ja schon soweit. Die Fight Night in Berlin steht an und Dana wird höchstpersönlich vorbeischauen. Gary Cook hat ihn darum gebeten. Das hat Dana White vorgestern Nacht in Las Vegas bekannt gegeben. Er wird also in Berlin sein. Ist natürlich schön, dass er hier vorbeikommt und Deutschland dem Ultimate Fighter Finale in Brasilien vorzieht. Ist das ein gutes oder schlechtes Omen? Ist mir eigentlich scheißegal. Hauptsache, er kommt vorbei, denn ich denke mal, das wird der ganzen Fight Night nochmal so einen gewissen Glamour verleihen, wenn der Chef persönlich vorbeischaut. Und solltet ihr bislang noch keine Tickets haben, dann geht auf mmaradio.de und klickt auf einen der Banner und holt euch euer Ticket. Ich verstehe es vollkommen, wenn Leute sagen, die Card ist nicht stark genug, ich bin ein bisschen enttäuscht, was die UFC uns hier bietet. Gebe ich euch recht, geht mir ganz genauso. Ich hätte es auch lieber, ein paar bekanntere Gesichter auf der Card zu sehen. Aber so ist es halt letzten Endes jetzt mal. Und ich glaube, dass es wichtig ist für die UFC oder für MMA in Deutschland, jetzt zu zeigen, wir sind MMA-Fans, wir wollen die UFC hier haben, wir wollen die UFC in Deutschland haben. Und wie kann man das der UFC besser zeigen wie mit einer vollen Halle? Man muss verstehen, die UFC hat zuvor zwei Events in Deutschland veranstaltet. Da waren die Cards besser, aber die Hallen waren nicht voll. Jetzt wird die Halle wahrscheinlich wieder nicht voll. Und man muss sich dann natürlich fragen, inwiefern die UFC noch ein Interesse hat, diesen Markt Deutschland als wirklichen Markt zu sehen. Vielleicht sagen sie dann einfach, nee, wir haben momentan einfach andere Länder, bei denen ist die Hütte immer voll. Lassen wir Deutschland erstmal rechts oder links liegen, wie auch immer. Und letzten Endes kann ich euch wirklich nur empfehlen, eine Karte zu kaufen. Wir haben das dieses Jahr schon so oft erlebt, dass wir bei Fight Nights im Vorfeld gedacht haben, ob die jetzt wirklich so besuchenswert oder anschauenswert sind auf dem Fight Pass. Weiß der Kuckuck, wo ihr das konsumiert. In diesem Fall kann ich euch nur auf diese Fight Cards verweisen, die dann immer wieder abgeliefert haben. Und das wird Berlin mit Sicherheit auch tun. Ich bin mir sicher, wenn ihr nächsten Samstag in Berlin gewesen seid und danach um 23 Uhr in die S-Bahn steigt oder in euer Auto und nach Hause fahrt, dann werdet ihr das ausgegebene Geld nicht bereuen. Macht es, holt euch diese Tickets. Wir wissen wirklich nicht, wann die UFC mal wieder hier sein wird. Unterstützt vor allem unsere deutschen Kämpfer Nick Hein und natürlich auch Peter Sobotta, die brauchen unsere Unterstützung und die UFC muss, denke ich mal, auch gezeigt bekommen, wir wollen die UFC hier, wir wollen MMA hier haben, aber wir wollen vielleicht auch den einen oder anderen bekannteren Kämpfer haben. Das könnten dann zum Beispiel die Journalisten, die dann vor Ort sein werden bei den Pressekonferenzen, Dana White mal fragen, was er zur Card zu sagen hat und inwiefern wir uns da Hoffnungen auf bessere Cards machen können. Wenn wir schon bei UFC Berlin sind, wie gesagt, Dana White kommt, macht auch schon recht viel Werbung. Jetzt bei UFC 173 gab es eine Pressekonferenz für UFC 175, die ganzen Fighter waren da und Dana White trug ein T-Shirt mit riesengroßer Aufschrift drauf, Mark Munoz gegen Gegard Mousasi. Das fand ich natürlich toll, dass Berlin da so ein bisschen in den Fokus gerückt wurde. Dasselbe T-Shirt hat er dann auch noch bei den Weigh-ins angehabt. Das war wirklich eine tolle Aktion von ihm. Und wie gesagt, ich freue mich, dass er vorbeikommt. Pascal Kraus wird auch vor Ort sein, ein weiterer UFC-Kämpfer. Könnte sein, dass der bei Peter Sobotta in der Ecke steht, denn die beiden haben ja zuletzt miteinander trainiert, mit Sicherheit nochmal auch ein bisschen an diversen Wrestling- und Striking-Skills gearbeitet. Das sah schon mal gar nicht schlecht aus, was der Peter da veröffentlicht hat auf Instagram und auf Facebook und auf Twitter und wo auch sonst man noch irgendwas veröffentlichen kann. Also der wird noch mit dabei sein und vielleicht sehen wir Ryan Bader in CB Dolloways Ecke oder so. Also müssen wir mal abwarten. Ich denke mal, dass auch der ein oder andere europäische UFC-Fighter mal vorbeischauen wird. Das heißt, so langsam aber sicher füllt sich die Halle zumindest mal mit prominenten Gesichtern und ich sag's nochmal, vielleicht auch mit euch. Dann hat sich Francis Carmont zu Wort gemeldet, der steht im Co-Main-Event gegen CB Dolloway und hat auch gesagt, er fand CB Dollaways letzten K.O.-Sieg gegen Cesar Ferreira großartig und er bewundert CB Dolloway immer für seine tollen Taktiken. Er sei ein Taktikfuchs, muss man fast schon sagen, der gute CB Dolloway. Und darauf muss Francis Carmont, sagt er, achten, dass er nicht vielleicht zu vorhersehbar gegen CB Dolloway kämpft. Und er sagt auch, CB kann im Endeffekt alles. Er kann wrestlen, er kann boxen, er kann die Pace machen, er kann auf Konter setzen. Er ist immer da, um zu kämpfen. Er ist immer da, den Kampf wirklich durchzuziehen. Und viele haben CB Dolloway irgendwie nicht so richtig auf dem Zettel. aber er ist ein guter und er wird einfach von vielen unterschätzt. Also Francis Carmont ist sich da schon gewiss, dass er gegen einen starken Kämpfer antreten wird in Berlin. Und ich finde diesen Kampf ja immer interessanter irgendwie. Also ich habe mich ja jetzt auch so ein bisschen auf unsere MMA-Radio-Ausgaben vorbereitet, wo wir euch die Card von UFC Berlin so ein bisschen näher bringen wollen. Und da muss ich schon sagen, der Kampf, im ersten Moment dachte ich so, oh Gott, das wird so ein Kampf. Naja, ich weiß nicht, ob ich auf den Bock habe. Mittlerweile sage ich doch, ich habe Bock auf diesen Kampf, könnte ein guter Kampf werden. Ja, außerdem hat sich Francis noch zu der Niederlage gegen Jacare geäußert und meinte, das macht ihn immer noch wütend, dass er da verloren hat. Und er ist froh, dass die UFC so schnell reagiert hat und ihm wieder einen Kampf gegeben hat, um halt letzten Endes die Niederlage vergessen machen zu können. Und das Problem in seinem Kampf gegen Jacare war einfach, dass er die Distanz nicht einhalten konnte, die er sich eigentlich vorgenommen hat. Und so immer wieder Jacare die Möglichkeit gegeben hat, ja Strikes zu landen und dann Takedowns zu landen. Und das war eigentlich ein bisschen anders vorgesehen. Und ja, daran hat der gute Francis Carmont gearbeitet und wird wahrscheinlich dann uns das auch zeigen wollen am nächsten Samstag, was da noch alles so passiert ist. Außerdem freut er sich natürlich auch, dass das Ganze in Berlin stattfindet, denn das ist nicht allzu weit entfernt von Paris und das bedeutet, Francis Carmont, der ja aus Paris stammt, kann dann mal wieder ein paar Freunde und Familie besuchen gehen, wird er auch machen, hat er schon gesagt und da freut er sich drauf. Dann gab es einen kleinen Schreckensmoment letzten Sonntag, denn da drang eine Nachricht an die Öffentlichkeit, dass Luke Barnett einen schweren Unfall gehabt haben soll. Jedenfalls sah das Auto relativ demoliert von ihm aus, was sich dann später Gott sei Dank als nicht allzu schlimm herausgestellt hat. Also Luke Barnett sagte, ja, ich war schon ganz schön angeschlagen, also einfach angenockt fast schon, möchte ich mal an der Stelle sagen, aber alles halb so wild, mir geht's gut, ich werde kämpfen können, braucht euch keine Sorgen machen, ich bin am Start. Dann kommen wir zu einem Event, das ist noch eine ganze Weile hin, und zwar UFC 175, gut, so lange ist es dann auch nicht mehr, 5.7., es ist wirklich nicht mehr lang, 6 Wochen, 5 Wochen, und da wird es ja zum großen Match zwischen Jael Sonnen und Wanderlei Silva kommen. Und zu so einem kleinen Vorgeschmack kam es jetzt eben bei dieser Pressekonferenz, von der ich vorhin schon gesprochen habe, im Rahmen der UFC 173 Veranstaltung und den Weigh-ins gab es eine Pressekonferenz für UFC 175 und da gab es auch ein Face-Off und das war natürlich spektakulär, das Face-Off zwischen Sonnen und Silva. Dana White hatte alle Hände voll zu tun, die beiden auseinanderzuhalten und dass sie sich da nicht schon irgendwie an die Gurgel gehen. Im Vorfeld muss man allerdings sagen, hat sich Jael Sonnen aus meiner Sicht ein bisschen unprofessionell verhalten. Ich stehe zwar auf den Trash-Talk von Jael Sonnen, gar keine Frage, und finde es auch okay, aber es gibt so diesen schmalen Grat, den er ab und zu mal wieder verlässt. Und ja, das waren halt dann so Sprüche, dass Jael Sonnen gefragt wurde, was er denkt, wie Wanderlei Silva gerade mit der ganzen Situation umgeht und so weiter. Und dann gibt's Jael halt so Antworten wie, ja, ich weiß genau, was Wanderlei denkt. Er denkt gerade, gibt's noch eine Zahl nach 11? Und wenn ja, wie heißt die? Klar, es ist mal lustig, aber ich finde, ein bisschen Professionalität kann an der einen oder anderen Stelle nicht schaden. Wanderlei Silva kam da aus meiner Sicht ein bisschen besser rüber. Und auch er wurde natürlich gefragt, wie er die ganze Situation mit Jael einschätzt. Und er hat einfach nur gesagt, wenn der Fight beginnt, dann wird Jael Sonnen für diese ganzen Geschichten bezahlen und ja, viel mehr hat er dazu nicht zu sagen. Also ich fand, Wanderlei Silva kam bei dieser Pressekonferenz ganz gut weg und das Face-Off zwischen den beiden, muss man sich wirklich angucken, war großartig, toll, toll gewesen. Dann hat es natürlich wie immer Vitor Belfort in die News geschafft, allerdings diesmal nur indirekt. Es geht darum, dass Dana White auf die Testergebnisse von Vitor Belfort angesprochen wurde. Muss ich vielleicht nochmal ganz kurz ins Gedächtnis rufen für den einen oder anderen. Vitor Belfort war im Vorfeld zu UFC 173, genau so war es. Ich muss vielleicht noch früher anfangen. Es war ja eigentlich geplant, dass Belfort einen Titelkampf bekommt gegen Chris Weidman bei UFC 173. Dann hat sich Chris Weidman verletzt am Knie, musste operiert werden, der Kampf sollte verschoben werden. Später hat sich dann herausgestellt, dass die Nevada Athletic Commission TRT nicht mehr oder keine Freigaben mehr für TRT vergibt und damit war dann auch Vitor Belfort weg vom Fenster. Und im Vorfeld zu dieser ganzen Geschichte war Vitor Belfort mal in Las Vegas, davon hat die NSAC davon Wind bekommen. und hat ihn abgefangen und gesagt, so hier, du willst doch bestimmt bald eine Lizenz beantragen, lass uns dich mal testen, wie dein THT-Level ist. Und dieses Testergebnis wurde bislang nie veröffentlicht. Natürlich hat Vito Belfort mitbekommen, wie das Testergebnis ausgegangen ist, aber es wurde eben nie veröffentlicht. Und darauf wurde jetzt Dana White angesprochen und er meinte, das Testergebnis von Vito damals ist völlig unbedeutend. Da brauchen wir überhaupt nicht mehr drüber reden. Denn die UFC hat schon immer gesagt, sie testen wie blöde bei Leuten, die halt eben diese TRT-Freigaben haben. Und es war halt damals erlaubt, in Brasilien und auch in anderen Bundesstaaten in den USA gab es diese Ausnahmeregelung, dass man, wenn man es nachweisen kann, dass es aus medizinischen Gründen notwendig ist, TRT-Therapien oder Testosterontherapien machen darf. Und die UFC, sagt Dana White, hat da immer darauf geachtet, dass die Level nicht überschritten wurden. Und deswegen kann er jetzt auch Vitor Belfort hier keinen Vorwurf machen. Vitor Belfort hat sich immer testen lassen. Vitor Belfort war immer in den Limits und hat deswegen auch nie betrogen, weil es halt eben legal war. Ja, und Dana sagt, TRT wurde auch erst zum großen Thema, als Vitor diese verrückten Spinning-Kicks gelandet hat und sein Körper sich so ein bisschen verändert hat und letzten Endes er besser aussah als wie vor 15 Jahren. Erst da wurde TRT so richtig zum Thema, denn es ist halt einfach Vitor Belfort, der für TRT steht und kein Jair Sonnen und kein Dan Henderson, die ja genauso TRT zu sich oder in diesen Programmen waren. Und ich glaube, das kotzt Dana White so ein bisschen an, dass es immer nur um Vitor Belfort geht. Und wie gesagt, Danas Endresümee ist letzten Endes, Vitor hat sich nichts vorzuwerfen. Das Testergebnis von damals ist deswegen unbedeutend, weil er weder für eine Lizenz angefragt hat, noch irgendwie einen Kampf jetzt gerade hat. Wenn er das veröffentlichen will, kann er das gerne tun, aber muss er natürlich nicht. Und Dana sagt auch nochmal, er versteht überhaupt nicht diese Aufregung. Jeder wusste, dass Testosteron dafür da ist, dass ältere Männer kämpfen können wie John Jones in seinen jungen Jahren jetzt. Ja, dafür ist TRT da und Vitor Belfort ist halt eben der lebende Beweis, dass das auch funktioniert. Und Dana sagt im Endeffekt, Leute, kommt mal runter, er kämpft aktuell nicht, TRT ist jetzt verboten, er darf es eh nicht mehr nehmen, Problem ist gefixt. Und eigentlich hat er damit ja recht. Dann kommen wir jetzt schon zu UFC 173. Ich habe es ja gerade eben schon mal so ein bisschen angeschnitten. Und da hat Hannon Burrow was ganz Interessantes gesagt. Er meinte nämlich, er kann sich gut vorstellen, irgendwann in der Zukunft mal nach Amerika zu gehen, also auszuwandern. Zum einen, um seine Popularität zu steigern und zum anderen, um sich weiterzuentwickeln. Popularität steigern ist ein gutes Stichwort bei Hannon Burrow, denn das ist ein Thema, das im Rahmen von UFC 173 wirklich häufig jetzt diskutiert wurde. Ist Hannon Burrow ein Kämpfer, der ein Pay-Per-View tragen kann? Viele sagen, ja, es ist ein Problem, er kann nicht so gut Englisch und deswegen funktioniert er in den USA nicht so gut. Andere sagen, die UFC hat so ein bisschen versäumt, ihn schon früher zu featuren und so langsam beginnen sie damit. Und es ist halt einfach dann auch mit dieser Gewichtsklasse noch das Problem, dass er vielleicht zu leicht ist und so. Also viele wissen nicht so richtig, warum Hannon Burrow als Pay-Per-View-Draw nicht so gut funktioniert. Und dieses Englisch-Problem könnte sich dann letzten Endes erledigen, dass er wirklich nach Amerika geht. Müssen wir mal abwarten, ob er es dann letzten Endes auch tut. Aber ich dachte, das erzähle ich mal. Sein Gegner ist TJ Dillashaw. Und da fragen wir uns natürlich, kann TJ Dillashaw den guten Hannon Burrow besiegen? Uriah Faber, da kommt er ins Spiel, ist der Meinung, ja, er kann's, denn TJ hat verraten, dass Uriah immer zu ihm im Gym gesagt hat, wenn es einen Mann da draußen gibt, der Hannon Burrow besiegen kann, dann bist du's. Das sagt Uriah Faber zu TJ Dillashaw und TJ meinte, wenn dir das Uriah Faber sagt, da kannst du nicht einfach widersprechen. Es ist verdammt nochmal Uriah Faber, der dir das sagt und deswegen habe ich gesagt, ja, okay, dann glaube ich dir das. Und man muss dazu vielleicht noch sagen, TJ Dillashaw hat im Vorfeld zu den Faber-Burrow-Kämpfen für Faber immer den Hannon Burrow gemimt im Sparring. Und letzten Endes sollte TJ einiges von Hannon Burrow wissen. Die Frage ist, ob es ihm was bringt, denn Hannon Burrow, ihr werdet es mitbekommen haben, hat bislang alle seine Titelverteidigungen vorzeitig beenden können. Und eine unglaublich hohe Finishing Rate hat der Typ ja auch. Also das ist halt dann die Frage, wie du gegen so jemanden kämpfen kannst, der so flexibel ist und wirklich auf allen Gebieten im MMA outstanding ist letzten Endes. Also vielleicht brauchst du sowas wie einen Lucky Punch, aber das werden wir dann heute Nacht herausfinden. TJ meint auch noch, ich fühle mich, als wäre ich auf einer Six-Fight-Winning-Streak. Moment, auf einer Six-Fight-Winning-Streak, so heißt es richtig. Und ja, er fühlt sich richtig gut. Er ist bereit letzten Endes endlich jetzt diesen Titelkampf zu bestreiten und unter Umständen Hennen Brown zu besiegen. Stellt euch das mal vor. 2005, seine letzte Niederlage. 9 Jahre ist das her. Das wäre natürlich schon ein Hammer, wenn TJ Dillashaw, ausgerechnet TJ Dillashaw, diesen Kampf für sich entscheiden würde. Daniel Cormier habe ich jetzt auf der Liste hier bei den News. Der hat sich nämlich auch mal zu Wort gemeldet bezüglich seines Light Heavyweight Debüts. Ihr werdet euch daran erinnern, das war gegen Patrick Cummings, sollte zuerst gegen Rashad Evans stattfinden bei UFC 170. Dann hat sich Rashad kurz vorher verletzt. DC wollte aber unbedingt einen Kampf haben und es ging ihm darum, sagt er jetzt, dass er mal sieht, wie dieser ganze Weightcut vonstatten geht, also was er mit seinem Körper alles machen kann, auf was er achten muss, wie er mit seinem Körper umzugehen hat, wie sein Körper darauf reagiert, wenn er Weightcutten muss, weil im Heavyweight musste er sich darüber keine Sorgen machen. Und er sagt, es war ganz, ganz wichtig, dass Patrick diesen Kampf angenommen hat, damit er halt einfach mal gucken kann, letzten Endes, ja, was da alles so passiert. Ich habe es ja gerade eben erklärt und er hat auch gesagt, ich habe schon einiges daraus gelernt. Beim letzten Mal habe ich mit 236 Pfund angefangen, also das Trainingscamp. Diesmal bin ich deutlich leichter. Ich habe natürlich darauf geachtet, sagt Daniel Cormier, dass ich nicht so viel Scheiße in mich rein mampfe und einfach ein bisschen mehr auf meinen Körper geachtet. Aber er weiß jetzt, dass er diesen Weightcut durchziehen kann, dass der Körper das schafft, dass er das schafft, und das fällt natürlich dann auch nochmal ins Gewicht, wenn er jetzt gegen so jemanden wie gegen Dan Henderson kämpft, der ja überhaupt keinen Weight cutten muss. Und ja, es ist ein mentales Problem, glaube ich, einfach, wenn du dir jedes Mal Sorgen machen musst, ob du einen Weight Cut schaffen kannst. Deswegen glaube ich ihm da schon, dass das sehr, sehr wichtig war, sich mal bewiesen zu haben, ja, ich schaffe diese Weight Cuts und ich muss auf meinen Körper zwar mehr achten als im Heavyweight, aber wenn ich das mache, dann klappt das auch, ja. Außerdem hat er das nochmal bekräftigt, was ich auch schon mal in den News hatte. Er möchte, sollte er jetzt gegen Dan Henderson gewinnen, keinen weiteren Kampf mehr annehmen, bevor er dann nicht gegen John Jones oder Alexander Gustafsson kämpfen kann. Und es gibt im Endeffekt nur eine Möglichkeit, dass er vorher nochmal kämpft. Wenn zum Beispiel Gustafsson gewinnt gegen John Jones, kontrovers, sei es jetzt durch eine umstrittene Entscheidung oder John Jones verletzt sich im Kampf und deswegen muss er aufgeben oder so, und es gibt halt sofort danach ein Rematch, ein drittes Match zwischen John Jones und Gustafsson, dann würde er nochmal kämpfen. Ansonsten will Daniel Cormier im Falle eines Sieges gegen Hendo warten. So sieht's aus. Ja, Dan Henderson ist ein gutes Thema, denn ja, es gibt ja auch die Möglichkeit, dass er dieses Match gewinnt gegen DC. Und wir haben darüber gerade gesprochen, dass Daniel Cormier ja danach einen Titelkampf bekommen würde. So ist es jedenfalls geplant. Und Dan Henderson hat gesagt, ja, ich habe den Kampf auch nur angenommen, weil Dana White mir versprochen hat, dass der Sieger einen Titelkampf bekommt. Also nicht nur für Daniel Cormier steht hier ein Titelkampf auf dem Spiel, sondern auch für Hendo. Das hat sich aber mittlerweile so ein bisschen wieder relativiert, denn Dana White hat beim Pre-Fight-Scrum gesagt, wenn Hendo DC besiegt, wäre das natürlich unglaublich. Er hätte dann zwei großartige Siege gegen Daniel Cormier und gegen Shogun, aber wir müssen dann erstmal schauen, was wir machen. Das klingt für mich jetzt nicht unbedingt danach, dass sich der gute Dan Henderson schon wieder, oder nicht schon wieder, aber Hoffnungen auf ein Titelmatch machen kann. Dana sagt auch noch, es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt schon darüber zu sprechen. John Jones muss erstmal gegen Gustafsson kämpfen. Der Kampf findet nicht vor Herbst statt. Und also was sollen wir jetzt schon darüber reden, was mit Dan Henderson oder mit Daniel Cormier dann letzten Endes passiert? Dana schließt ja auch nicht aus, dass Hendo selber sagt, ich möchte vorher nochmal kämpfen, selbst wenn er gegen Daniel Cormier gewinnen würde. Und man kann natürlich auch nicht ausschließen, dass sich John Jones oder Alexander Gustafsson jetzt im Vorfeld ihres Kampfes dann nochmal verletzen und man da nochmal irgendwie was umändern müsste an der Card, an einer möglichen Schweden-Card vielleicht. Ja, ich hoffe ja immer noch, dass das vielleicht in Berlin bekannt gegeben wird. Also letzten Endes sagt Dana White, wenn Hendo gewinnt, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass er einen Titelkampf bekommt. Bei Daniel Cormier scheint das allerdings definitiv der Fall zu sein. Eine Frage, die natürlich bei Dan Henderson auch immer wieder im Raum steht, wie lange macht das eigentlich noch der gute Dan Henderson? Er ist ja auch schon 43 Jahre alt und da sagt Dan Henderson, ich will nicht so lange wie Randy Couture kämpfen. Ja, aber ein bisschen schon noch. Nur mal ganz kurz, damit ihr das für euch jetzt einordnen könnt. Randy Couture hat seinen letzten Kampf mit 47 Jahren bestritten gegen Lyoto Machida bei UFC 129. Das war 2011. Sprich, wenn wir davon ausgehen, sehen wir den guten Dan Henderson noch 4 Jahre. Also wenn er so kämpft wie gegen Shogun, habe ich kein Problem damit. Müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Dann ein weiterer Kampf, der auf der Karte ist, ist Robbie Lawler gegen Jake Ellenberger. Und da hat Jake Ellenberger was ganz Interessantes gesagt. Und zwar hat er verraten, dass er mit einem Sportpsychologen zusammenarbeitet. 5-mal in der Woche besucht er den Sportpsychologen und sagt, auf dem Level, auf dem wir kämpfen, entscheidet ganz oft nur noch der Kopf. Wir sind praktisch, was die körperlichen Fähigkeiten und die Skills an sich angehen, auf einem relativ ausgeglichenen Level alle Mann in der UFC. Jedenfalls, sag ich mal, die Top-10-Guys, aber oft entscheidet letzten Endes der Kopf. Bei uns im Sport gewinnt nicht immer der bessere Mann oder derjenige, der sich am besten vorbereitet hat. Es spielen viel mehr Faktoren mit rein. Und bei ihm selber, sagt Jake Ellenberger, ist es zum Beispiel so, dass er Angst haben muss vor einem Gegner. Wenn er ein bisschen mehr Angst vor dem hat, ist er fokussierter. Er hat das verglichen mit Nate Marquardt und Rory McDonald. Im Nate Marquardt-Kampf hat er sich wirklich Sorgen gemacht, weil Nate Marquardt eben so groß und kräftig und stark ist. Und das hat letzten Endes dann zu einem First-Round-Knockout geführt für Jake Ellenberger. Und gegen Rory McDonald war er relativ relaxed und meinte, ich wusste, dass Rory zwar gut ist, aber einfach von seiner Kraft her nicht mit Nate Marquardt mithalten kann. Sprich, er war da ein bisschen entspannter und ja, das hat dann letzten Endes zur Folge gehabt, dass wir einen katastrophalen Kampf gesehen haben zwischen Rory und dem guten Jake Ellenberger. Und bei Robbie Lawler, jetzt sagt Jake Ellenberger, da ist er schon beeindruckt, was der für eine Knockout-Power hat und klingt so, als ob er da wieder Angst hat. Das müsste ja dann eigentlich bedeuten, dass Jake Ellenberger Robbie Lawler K.O. haut, also, wenn ich das richtig verstehe. Außerdem sagt Jake, das ist für mich letzten Endes hier auch wie so ein Titelkampf. Er geht mental in diesen Kampf, als wäre das ein Titelkampf. Und er will letzten Endes der Welt beweisen, dass er das Zeug dazu hat, Welterweight Champion zu werden. Und ja, mit einem Sieg über Robbie Lawler würde er definitiv einige Argumente liefern für ein mögliches Match gegen Johnny Hendricks. Außerdem sagt er auch noch, ich bin nicht so beeindruckt von Robbie Lawlers Winning Streak. Er geht da insbesondere auf Bobby Walker ein und sagt, viele haben schon gegen Bobby Walker gewonnen, selbst Leute, die nicht mal in den Top 10 sind. Und Josh Koscheck hat im Endeffekt auch schon lange nichts mehr gerissen. Der einzigste Kampf, der wirklich in Robbie Lawlers Winning Streak beeindruckend war, ist der Kampf gegen Rory McDonald. Das ist das, was Jake Ellenberger sagt. Außerdem hat er sich noch zu einer Sache geäußert, die ja momentan auch so ein bisschen durch die Medien geht. Da geht es darum, würde Ronda Rousey eine Chance haben gegen Männer, ja, in MMA, ja, letzten Endes in MMA. Und da sagt er, Ronda Rousey würde definitiv einige männliche Bantamweights besiegen. Er kennt niemanden, der härter trainiert, sie ist jeden Tag im Gym. Und sie würde und könnte definitiv Bantamweights besiegen, auch männliche. Dazu muss man sagen, Jake Ellenberger hat im Vorfeld zum Robbie Lawler Kampf mit Edmund Taverdian, ist ein armenischer Nachname, seht es mir nach, wenn ich ihn falsch ausgesprochen habe. Auf jeden Fall hat er mit dem viel trainiert, vor allem natürlich an seinen Striking Skills gearbeitet, unter anderem er war auch im Gracie oder in der Gracie Jiu-Jitsu Akademie, um an seinen BJJ Skills zu feilen, und die Gracies trainieren ja auch mit Ronda Rousey zusammen, insbesondere Hannah Gracie ist da viel mit Ronda Rousey am Arbeiten, und da hat er sich einfach mal ein Bild davon machen können, wie gut Ronda Rousey wirklich ist. Und er sagt auch nochmal, ich habe noch nie jemand härter arbeiten sehen als Ronda Rousey, und er ist sehr beeindruckt, was Ronda da letzten Endes auch im Training immer wieder abliefert. Dann ist auch James Krause auf der Card. Jamie Warner ist sein Gegner, und da hoffen ja viele auf einen weiteren großartigen Kampf von Jamie Warner. Ihr erinnert euch mit Sicherheit zuletzt Jamie Warner mit diesem tollen Kampf gegen Abel Trujillo. James Krause ist definitiv kein Abel Trujillo, aber er hat gesagt, ich glaube bei jedem. Also meine Skills im Octagon, die habe ich mir zusammengeklaut. Ich habe mir von Nick und Nate Diaz das Boxen so ein bisschen abgeschaut, die Leg Kicks und die Aggressivität habe ich mir bei Shogun Hua abgeguckt. Vor allem der junge Shogun haben dazu geführt, dass Krause sich die Leg Kicks so ein bisschen da abgeguckt hat. Auch bei Anthony Pettis hat er sich die Kicks abgeguckt und ja, es gibt einen Kick, den nennt er Right Body, Right Head. Und den hat er sich bei Anthony Pettis geklaut. Ganz insbesondere diesen Kick hat er sich bei Pettis geklaut und hat damit angeblich schon 5 Leute ausgenockt. Das müsste man jetzt nochmal nachrecherchieren, ob das letzten Endes wirklich so ist. Außerdem hat er sich zu Wort gemeldet, dass er der Meinung ist, dass SUFA, also sprich die UFC, ja, gar nicht so abgeneigt wären, wenn er verliert, denn James Krause sagt, ich glaube, sie mögen mich nicht und würden mich gerne entlassen. Seit Tag 1 stellen sie mir nur Top-Gegner hin. Er sieht es so, dass die UFC ihn letzten Endes damit ja immer ans Limit pushen wollen. Und oder sage ich mal so, ich sehe das so, dass die UFC ihm einfach immer Top-Gegner gibt, weil er halt so gut ist. Und vielleicht nicht unbedingt ein Gatekeeper ist für die Leute, aber die UFC merkt halt einfach, okay, James Krause ist eine gewisse Schwelle, die man überschreiten muss, um für Höheres vorgesehen zu sein. Und ich glaube eher, dass es daher kommt. Ich glaube nicht, dass die UFC keinen Bock auf James Krause hat. Also kann ich mir fast nicht vorstellen. Und über den Kampf gegen Jamie Warner sagt er, ich glaube, Jamie hatte noch nie einen Gegner, der so gute Jabs zeigt wie ich. Außerdem ist Jamie Warner anfällig für Guillotine-Chokes und das ist meine Stärke. Ja? Und James Krause sagt auch noch, ich könnte mir vorstellen, dass wir den Fight of the Night abliefern. Ja, ich hätte nichts dagegen. Vorstellen kann ich mir das auch. Vorhin habe ich schon mal kurz über Uriah Faber gesprochen und jetzt komme ich wieder zu Uriah Faber und zu einem Thema, das eigentlich schon ja so ein bisschen durchgekaut ist. Und zwar, ihr werdet es mitbekommen haben, Dwayne Bang Ludwig verlässt Team Alpha Male nach UFC 173, wird seinen eigenen Gym aufmachen. Und Uriah Faber hat jetzt mal auch so ein bisschen über die Zeit mit Dwayne Ludwig gesprochen und meinte, wir haben eine Menge unter Dwayne gelernt, aber es war nicht immer einfach mit ihm. Und jetzt tut uns frischer Wind vielleicht ganz gut. Ja, das klingt, ich habe es ja gerade gesagt, es war nicht immer einfach mit ihm, das klingt schon ein bisschen komisch, es wird aber noch besser. Und zwar geht Uriah so ein bisschen darauf ein, dass Dwayne Ludwig sehr emotional sein muss. Und er meinte, manchmal ist er richtig gut drauf, dann ist er glücklich und schreit rum und freut sich. Aber manchmal ist er auch sehr ernst und es gibt Phasen, wo er fast weinen muss, wenn er voller Inbrunst von seiner Passion, von seiner Leidenschaft übers MMA spricht. Und das ist dann immer ein bisschen befremdlich. Ja? Also das kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen, dass da im Gym bei Alpha Male ein Typ steht, der fast heulen muss. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass die Jungs bei Team Alpha Male eine riesengroße Party feiern. Und es klingt wirklich so, als ob es nicht immer einfach war mit dem guten Dwayne Ludwig. Ja, Uriah sagt, dass sich das Ganze jetzt auch so ein bisschen entspannt hat, seitdem feststeht, dass er das Gym verlassen wird. Und zwischen den Zeilen liest man halt immer wieder, dass Uriah Faber und Dwayne Ludwig auf einer gewissen professionellen Ebene gut miteinander umgegangen sind, aber nicht die besten Freunde waren. Und Uriah sagt das auch, es gab immer mal wieder Reibungen zwischen uns, aber letzten Endes hat man sich dann zusammengerissen und einfach, das große Ganze im Blick behalten. Man möchte Titel gewinnen, man möchte weiterkommen. Und es lief aber nicht alles rund, das kann man so sagen. Es war eine Berg- und Talfahrt, sagt Uriah Faber sogar. Jetzt ist es so, dass Martin Kampmann Dwayne Ludwig für eine gewisse Zeit ersetzen wird. Man sucht aber noch nach einem anderen Coach, der langfristig ins Team passt. Das ist eines der ganz wichtigen Kriterien für Uriah Faber. Martin Kampmann hat einfach noch andere Jobs zu tun und füllt jetzt erstmal nur die Lücke aus. Also sie sind sehr zufrieden mit Martin Kampmann, aber er selber möchte wohl nicht für längere Zeit als Coach bei Team Alpha Male arbeiten, sondern möchte noch andere Projekte vorantreiben oder eben verwirklichen, wie auch immer. Dann gab es zu Beginn dieser Woche eine Nachricht, über die habe ich mich zunächst sehr gefreut. Und zwar hat Dana White gesagt, Nick Diaz gegen Matt Brown, we can do that fight. Hintergrund davon ist, dass Nick Diaz wohl gesagt hat, er würde gern gegen Matt Brown antreten. Und Dana White wurde dann gefragt, wenn Nick wirklich gegen Matt Brown kämpfen möchte, habt ihr Bock darauf, ja oder nein? Und Dana sagt, wenn Nick diesen Kampf will, dann würde ich definitiv dafür sorgen, dass es diesen Kampf auch gibt. Ja, der Kampf gegen Nate zum Beispiel steht aber überhaupt nicht zur Debatte. Ihr erinnert euch, letzte Woche habe ich ja erzählt, dass Nate Diaz gerne gegen Matt Brown kämpfen würde. Jedenfalls hat er das in einem Video oder auf Twitter gesagt. Ich weiß es nicht mehr. Er hat es auf jeden Fall gesagt. Und da sagt Dana White, das steht überhaupt nicht zur Debatte. Matt Brown ist in einer ganz anderen Liga. Nate ist in einer anderen Division und so. Das passt nicht zusammen. Mittlerweile, muss man allerdings sagen, hat Nick Diaz schon wieder gesagt, dass er gar keinen Bock auf den Kampf gegen Matt Brown hat. Er mag Matt Brown, er will nicht gegen ihn kämpfen, er ist weiterhin im Retirement und es hat sich jetzt schon wieder ganz anders angehört. Letzten Endes weiß man wieder nichts so richtig, also es sieht nicht danach aus, dass es diesen Kampf geben wird, aber Mitte bzw. zum Beginn der Woche war das wirklich mal für so ein paar Stunden ein heißes Thema, weil es wirklich danach aussah, als ob Nick Diaz diesen Matt Brown Kampf will und dann hätte die UFC dafür gesorgt, diesen Kampf möglich zu machen, aber ja, wie gesagt, mit einem Interview, was ich jetzt gesehen habe von Nick Diaz, hat sich diese Diskussion letzten Endes auch schon wieder erledigt. Was sich nicht erledigt hat, ist natürlich Conor McGregor, der ist auch immer ein Thema und viele spekulieren ja schon darüber, was als nächstes für Conor McGregor auf dem Programmzettel steht, wenn er gegen Cole Milligan gewinnt in Dublin. Und da verdichten sich die Gerüchte, dass sollte Conor McGregor gegen Cole Miller gewinnen, er als nächstes auf Dustin Poirier treffen wird. Und der Gewinner aus diesem Kampf dann wiederum einen Titelkampf gegen Jose Aldo bekommen wird. Also das ist auch nochmal interessant, wie schnell das dann für Conor McGregor, sollte es so kommen, gegangen wäre. 4 Kämpfe in der UFC, die er natürlich auch erstmal alle gewinnen muss und dann schon einen Titelkampf, stelle ich noch ein bisschen in Frage. Aber diesen Dustin Poirier-Kampf, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wenn er gegen Cole Miller gewinnt, dann Dustin Poirier macht aus meiner Sicht Sinn und dann müssen wir einfach mal weitersehen, ob Conor McGregor überhaupt Dustin Poirier besiegen kann. Das ist ja im Endeffekt auch kein leichter Gegner. Cole Miller würde bei einem Sieg allerdings nicht auf Dustin Poirier treffen, falls ihr euch das noch fragt, denn Dustin Poirier und Cole Miller sind im selben Team bei ATT und aus dem Grund werden sie wahrscheinlich dann nicht aufeinandertreffen. Was vielleicht auch noch interessant ist, ist die Frage, wie geht's weiter mit Khabib Nurmagomedov? Da habe ich ja letzte Woche erzählt, der kann nicht kämpfen wegen Ramadan, er hätte gerne gekämpft, aber es geht halt nicht. Und da hat sich jetzt Sam Carden zu Wort gemeldet, das ist Nurmagomedovs Manager, und sagte, wir wollen den Sieger aus dem Kampf Miller gegen Cerrone. Fight Night 45 ist das, am 16. Juli, das ist, glaube ich, die Atlantic City Card. Oder es ist die Albuquerque Card. Albuquerque ist ja, auf jeden Fall am 16. Juli die 45. Fight Night. Da treffen Miller und Cerrone aufeinander. Und Sam Carden sagt, wir wollen dann auf den Sieger treffen. Und eigentlich sollte Nurmagomedov ja schon am 16.7. auf Cerrone treffen. Aber ich habe es gerade eben gesagt, wegen Ramadan konnte er diesen Kampf nicht annehmen. Und jetzt müssen wir mal warten, wer den Kampf gewinnt und ob Nurmagomedov dann wirklich den Sieger aus Jim Miller gegen Donald Cerrone vor die Fäuste bekommt. Hector Lombard, das hätte ich eigentlich vorhin noch bei der Matt Brown-Geschichte mit hinzufügen können, der ist völlig unbeeindruckt von Matt Brown, denn auch Hector Lombard wurde ja immer mal wieder genannt bezüglich eines möglichen Matt Brown-Kampfes. Die Spekulation ging ja im Endeffekt direkt nach der Cincinnati-Card los, gegen wen kämpft Matt Brown jetzt, Titelkampf. Hector Lombard war dann so der zweite, der immer wieder genannt wurde, Nick Diaz, da haben wir jetzt gerade eben drüber gesprochen. Und Hector Lombard hat sich jetzt mal zu Wort gemeldet und meinte, Matt Brown hat nie gegen einen ehemaligen Champion oder Top-10-Guy gekämpft. Er wird nur gehypt. Ich bin völlig unbeeindruckt. Mittlerweile wurde bekannt gegeben, dass Hector Lombard in China auf Dong Yun Kim treffen wird. Der Kampf ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern, aber sieht sehr, sehr stark danach aus, dass es diesen Kampf geben wird. Und Hector Lombard hat danach wieder auf Twitter geschrieben, Kim is better than Matt Brown. That's why I'm fighting him and check the records. Also er ist der Meinung, der gute Hector Lombard, dass er mit Dong Yun Kim den besseren Gegner erwischt hat und er ja, mit einem Sieg über Dong-Jung Kim mehr Argumente für einen möglichen Titelkampf hat, sehe ich ein bisschen anders, weil es spielt ja vielleicht jetzt nicht nur ein Record eine Rolle, sondern auch eine Reputation, und Matt Brown ist momentan einer der gehyptesten Leute da im Welterweight, und von daher, ja, ich hätte an Hector Lombards Stelle den Matt Brown-Kampf genommen, außer Hector Lombard ist der Meinung, er hat keine Chance gegen Matt Brown. Dann macht es natürlich Sinn, wenn er diesen Kampf erstmal ablehnt. Eine schöne Aktion gab es diese Woche auch im Hause Bisping. Denn Rebecca und Michael Bisping haben geheiratet. Und ich kann euch sagen, geht auf YouTube, wahrscheinlich seid das ja eh gerade, und sucht nach Bruce Buffer kündigt. Also nee, schreibt einfach rein. Bruce Buffer, Rebecca und Michael Bisping, dann seht ihr ein Video, wie Bruce Buffer das frisch verheiratete Paar ankündigt. Die kommen dann praktisch zu der zum Hochzeitsfest, so nach der Kirche ist das wahrscheinlich. Man sieht halt so eine Hochzeitsgesellschaft einfach, und Bruce Buffer kündigt das frisch verheiratete Paar an, ist großartig. Also guckt euch das denn mal an, das ist Wahnsinn. Also werde ich definitiv auch noch in irgendeinem Intro verwurschten bei uns hier. Also das ist einfach mit das Beste, was ich seit langer Zeit mal zumindest bei einer Hochzeit gesehen habe. Was aber auch schön zum Anschauen war, was für eine Moderationsbrücke war das denn, bitteschön? Es gibt die neue Maxim Hot 100 List. Ihr wisst, da wird von Maxim Magazin werden da die 100 heißesten Girls gewählt, die es so gibt, und es haben 4 UFC-relevante Damen den Sprung in diese Top 100 geschafft. Auf Platz 59 Ariane Celeste, ihr wisst, das ist das Octagon-Girl, das schon seit Ewigkeiten dabei ist. Und mal ganz ehrlich, ich finde die gar nicht so geil. Ich meine, klar, so wenn sie ihren Bikini anhat, sieht sie scharf aus, aber schaut euch mal ein Video an, eine Nahaufnahme von ihr, wenn sie ganz normal auf der Straße rumrennt, gibt's geilere Weiber. Das meint auch Maxim, denn auf 58 haben sie Misha Tate gewählt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mit dem Bild, mit dem sie da gelistet wird, zu Recht, Platz 58, holy shit. Platz 42 geht an Ronda Rousey, ja, auch da stimme ich zu, wobei Ronda Rousey natürlich schon eine leicht maskuline Art hat. Ich finde es aber nicht schlimm, ich finde, es sieht gut aus bei ihr, definitiv. Und auf Platz 39... ist jetzt vielleicht nicht unbedingt, noch nicht unbedingt UFC-relevant, ist Gina Carano, die früher bei Strikeforce gekämpft hat und jetzt immer mal wieder mit der UFC in Verbindung gebracht wird, möglicherweise vor einem Comeback steht. Wer weiß das schon so richtig, wie die UFC da mit der Sprache noch nicht raus. Noch eine kleine Meldung von mir am Rande. Lion Fight 16 findet im Rahmen der UFC International Fight Week statt. Am 4.7. im Pearl at the Palms in Las Vegas, wobei da könnte es natürlich sein, dass sie jetzt nicht mehr am Palms die Veranstaltung abhalten werden, weil ja Dana White, ihr werdet es vielleicht gesehen haben, bei Embedded Hausverbot bekommen hat bei Palm. Warum erzähle ich euch das Ganze? Ich finde schon interessant, dass die UFC eine andere Organisation die Möglichkeit gibt, im Rahmen einer UFC-Großveranstaltung ein Event abzuhalten. Lion Fight ist eine Muay Thai Promotion aus Las Vegas und wird mit Sicherheit viel Media-Buzz abbekommen. Dass sie halt diese Möglichkeit haben, denke ich mal, ist für Lion Fight als Muay Thai Promotion eine riesengroße Chance, ja, diesen Sport ein bisschen populärer zu machen, nicht nur in den USA, sondern international, ist also wirklich eine große Sache, und finde ich interessant, dass die UFC einfach auch andere Organisationen so ein bisschen mit einbezieht und die Möglichkeit gibt, von der UFC zu profitieren. Auch im Rahmen dieser International Fight Week findet ja UFC 175 statt, was für eine Überraschung. Und da wurden jetzt mittlerweile die Ticketpreise veröffentlicht. Und da kann ich euch sagen, holt euch lieber ein Ticket für Berlin, das ist billiger. Denn wenn ihr Cage-Side sitzen wollt bei UFC 175, dann müsst ihr auf Sparbuch, $1,300 werden da veranschlagt seitens der UFC. Das ist natürlich schon happig. Wenn ihr einen Tag später zu den Ultimate Fighter Finals wollt, dann sind es nur noch $200. Damit kann man dann, denke ich mal, eher leben. Aber $1,300 UFC 175 Cage Side Platz ist natürlich heftig. Ist wirklich heftig. Dann die letzte Meldung für heute. Diego Brandão hat sich verletzt und muss seinen Kampf gegen Brian Ortega beim Ultimate Fighter Brasilien Finale absagen. Leider Gottes erneut ein ein Verletzter für die Ultimate Fighter Card in Brasilien. Auch sein letzter Kampf wurde ja kurzfristig abgesagt, der von Diego Brandão. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Da gab es ja die Geschichte mit Will Shope, der seine Frau irgendwann früher mal verprügelt hat. Und das kam dann kurz vorher an die Öffentlichkeit. Und der hat der UFC davon nichts erzählt. Und dann wurde er von der Card genommen. Und Brandão stand natürlich ohne Gegner da. Musste da auch schon auf einen Kampf verzichten. Jetzt wieder, weil er verletzt ist. Und ja, das ist vielleicht nicht allzu gut für dieses Event in Brasilien, das aber definitiv davon profitieren wird, dass halt eine Menge Kämpfer von Ultimate Fighter Brasilien mit dabei sein werden, die ja da unglaublich gute Einschaltquoten einfahren. Und ja, läuft ansonsten aber nicht ganz so gut für diese Card. Dann kommen wir schon zu den Fight Announcements. Ist nicht allzu viel diese Woche passiert. Ich denke mal, nächste Woche kommt da mehr dazu. Ist in der Regel immer so, dass nach einem Pay-Per-View da sich ein bisschen mehr tut. Für die Fight Night in Atlantic City am 16.07. wurde bekannt gegeben, dass Zach Cummings gegen Kenny Robertson antreten wird. Zach Cummings zuletzt mit einem beeindruckenden und guten Sieg. Jetzt gegen Kenny Robertson, da bin ich mal gespannt, ob er da seine Winning Streak ausbauen kann. Dann wurden zwei Kämpfe für UFC on Fox 12 bekannt gegeben. Das Ganze findet am 26.07. in San Jose statt. Zum einen wird Darren Cruikshank auf Jorge Masvidal treffen. Großartiger Kampf, Darren Cruikshank. Der Detroit Superstar entwickelt sich so langsam zum UFC Superstar. Und Jorge Masvidal macht auch immer wieder Spaß. Das wird ein toller Kampf. Außerdem wird Gilbert Burns jetzt auf Andreas Stahl treffen. Letzte Woche habe ich bekannt gegeben, dass Andreas Stahl sein UFC-Debüt gegen Viscardi Andrade feiern wird. Viscardi Andrade hat sich jetzt das Schien- und Wadenbein gebrochen. Für ihn springt Gilbert Burns ein. Hector Lombard gegen Dong-Hyun Kim, da habe ich vorhin schon drüber gesprochen. Der Kampf noch nicht ganz in trockenen Tüchern für den 23.08. in Macau, aber sieht sehr danach aus. Dann für die Fight Night in Albuquerque. Da habe ich letzte Woche euch erzählt, dass Patrick Cummins Gegner Francimar Barroso verletzt ausfällt. Jetzt wurde bekannt gegeben, dass Roger Navas einspringen wird und Patrick Cummins hat also wieder einen Gegner und kann in Albuquerque sein zweites UFC-Match bestreiten. Außerdem wurde noch bekannt gegeben für UFC 176 am 2.8. in Los Angeles, dass Gray Maynard wieder zurückkommen wird. Der hat ja zuletzt gegen Nate Diaz verloren und sah dabei ganz, ganz schlecht aus. Der wird jetzt auf Fabricio Camos treffen. Gray Maynard wieder zurück, da freue ich mich drauf. Ich hoffe, dass er ein bisschen bessere Form ist, als wir das zuletzt gesehen haben. Und noch ein Kampf für die Fight Night in San Antonio am 28.06. Johnny Bedford trifft auf Cody Gibson. Bedford sollte eigentlich auf Hani Yaya treffen. Der verletzte sich jetzt allerdings und muss den Kampf absagen. Und warum ich mich da ein bisschen ärgere, ist, das war ja die Geschichte Bedford gegen Yaya. Die sollten in Abu Dhabi kämpfen. Dann gab es diesen unabsichtlichen Kopfstoß von Bedford. Der knockte Hani Yaya aus. Das wiederum führte dann zu einem No-Contest. Die Leute booten. Yaya und Bedford wollten am liebsten noch in dieser Nacht einen zweiten Kampf bestreiten. Der wurde dann aber für San Antonio gebucht und jetzt muss der auch abgesagt werden und es kann natürlich sein, dass sich das jetzt alles im Sande verläuft, was ich schade finden würde, weil ja da so ein bisschen History da ist und das auch für die Undercard immer interessant ist, wenn es irgendwie so eine kleine Story dahinter gibt. Das war's für heute, mehr habe ich nicht. Nicht vergessen, ab nächste Woche kommen wir fast täglich. Also jetzt geht's wirklich Schlag auf Schlag. Heute 21.30 Uhr gibt's eine Pay-Per-View-Ausgabe mit mir und Chris. Wir werden euch auf UFC 173 einstimmen. Am Montag gibt es bereits die nächste News-Ausgabe. Warum? Weil natürlich die Fight Night in Berlin ansteht. Und ich habe erstens mal eine Menge zu tun, was die Fight Night angeht. Und ich finde es dann besser, wenn ich euch immer wieder kleine Happen gebe. Montag also die nächste News-Ausgabe, am Dienstag eine reguläre MMA-Radio-Ausgabe. Am Mittwoch präsentieren wir euch die Maincard von UFC in Berlin. Wir werden also die ganzen Fights da nochmal durchgehen, euch ein bisschen was über die Kämpfer erzählen. Und ab Donnerstag bin ich in Berlin und versuche jedenfalls jeden Tag dann auch da nochmal was zu veröffentlichen. Folgt also allen möglichen sozialen Kanälen von MMAradio.de. Das war's. Ich danke fürs Zuschauen und fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr heute Abend dann auch nochmal einschaltet zur Pay-Per-View-Ausgabe. Bis dann und tschüss.